Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 379. Billig ist nicht immer günstig. Thema heute, ja, Themen heute. IKEA hat's nicht geschafft, ja, Drahtfree ist immer noch nicht wirklich smart. Dann bei den Google Assistants hat sich was getan und, ach, um Himmels Willen, der Google Home Mini ist unter Beschuss geraten. Assistant im Smartphone hat sich auch verbessert. Und Google wird jetzt wirklich richtig gruselig. Ja. News natürlich jede Menge. Da musste ich sogar etwas kürzen, weil ich befürchte, sonst wäre der Netcast heute ziemlich lang. In der Community war es allerdings ruhig. Und dann die App der Woche. Eigentlich könnte ich es euch schon denken, aber trotzdem ja, am Schluss. Tja, IKEA hat es nicht geschafft, das Drahtfree-System, ja, ich habe mir nach langer Zeit, konnte ich mir das endlich mal merken, wie das richtig heißt, Drahtfree, ja, drahtfrei sozusagen, ist ja eigentlich schon ein Hohn, ja, auch Wireless Lightning, ja, genau, ne, ist sowas, ist noch schlimmer als Wireless Charging, ne? Weiß man dann heutzutage noch immer nicht, wie das gehen soll, aber okay, ja. Nun gut, egal. Auf jeden Fall das Problem bei den IKEA-Drahtfree-Lampen ist schnell erklärt. Man hat versprochen, Google Home Assistant-Unterstützung, Alexa-Unterstützung und HomeKit-Unterstützung und nichts von alledem funktioniert richtig. Ich war ja noch davon ausgegangen, dass Alexa schon unterstützt wird, aber auch da gibt es Probleme. Auch HomeKit sollte unterstützt werden. Die sind nämlich offiziell auf der IKEA-Seite schon aufgetaucht. Ja. Hatte ich mit eigenen Augen gesehen. Und ja, jetzt hat IKEA ja schon vor einiger Zeit im August ein Update gebracht. Und da sollten dann die Drahtfree-Lampen mit eben zu HomeKit kompatibel sein. Das hat nicht geklappt. Ja, dann gab es die Aussage, man ist aber im Zeitplan drin, ja, bis Herbst soll das dann also gehen. Und dann kam das neuerliche Update und siehe da, es geht immer noch nicht. Auf Anfrage hat dann eben IKEA auch bekräftigt, nein, da gibt es Probleme. Das letzte Update hat die HomeKit und Alexa, da wurde es dann auch offiziell genannt, auch die Alexa-Unterstützung, nicht richtig implementiert, sodass keine Verbindung hergestellt werden kann. Mhm. Gut. Also man sieht, da klappt es nicht. Und da war ich auch jetzt seit einiger Zeit, seit jeder Woche bin ich saurer geworden deswegen. Und ich habe die Schuld hauptsächlich auf den Google Home geschoben. Ja. In dem Fall mit dem Beleuchtungsdinger war wohl IKEA halt eben das Problem. Und ja, ich habe mich über mich selbst geärgert. So ist es nun mal, wenn man immer nur Geld sparen will, ja, dann wird es manchmal teurer. Denn was ist jetzt passiert? Ich habe mir jetzt ein Philips Hue-System geholt, zum Glück. Gerade im Angebot bei Amazon gewesen, habe 138 Euro dafür bezahlt. Glücksfall, denn ein paar Tage später ging das Teil schon auf 180 wieder hoch. Wenn man Glück hat, bekommt man es für 160 auf Amazon, ja, das variiert halt eben immer. Ja, und ich habe dann etliche Tage damit verbracht, zumindest zu retten, was noch zu retten ist, und versucht, die IKEA-Lampen in das Philips Hue-System zu integrieren, weil das, habe ich gelesen, sollte möglich sein. Das war ein Krampf, ich habe da 2 Tage mit rumgemacht, bis ich dann letztendlich selbst eine Lösung gefunden habe. Habe mich gewundert, dass das im Internet überhaupt gar nicht existent ist, das Problem. Da hat man alle möglichen Tipps und Tricks gelesen, wie das klappt mit der Anmeldung von den IKEA Drahtfree-Lampen. Das Beste war, weil das ist so, wie man das beim Gateway von IKEA machen muss, da muss man mit den Lampen ganz nah an die Fernbedienung gehen, sozusagen. Ja, in dem Fall sollte man die Lampe ganz nah, also bis auf einen Zentimeter an die Philips Hue Bridge ranbringen. So ein bisschen skeptisch war ich da immer, habe das natürlich gemacht, ja, und immer wieder probiert. Sie haben auch gesagt, man muss das oft probieren. Aber letztendlich war die Lösung eine ganz andere. Also ich kann die Lampen auch mehrere Meter weghalten, also ganz normal schon oben in die Fassung einschrauben. Man muss die vorher resetten. Ja? Das heißt, bei den IKEA-Lampen geht es so, 6-mal ausschalten und wieder einschalten. Dann dauert es einen Moment, dann blinkt die kurz, flackert kurz oder blinkt, je nach Modell. Und dann kann man die dann ist die leer, also frei, um sich wieder anzumelden. Dann muss man mit der App von Philips Hue die Suche nach neuen Hue-Lights starten, ja, und dann erst die Lampe einschalten. Wenn das nicht sofort funktioniert, ausschalten, kurz warten und wieder einschalten. Also kurz 5 Sekunden in etwa, 5-6 Sekunden, dann wieder einschalten. Und dann wird die Lampe fast sofort gefunden und man kann die dann ganz normal hinzufügen. Das hat mich ganz schön Nerven gekostet. Ja. Der nächste Schreck kam dann, als ich probiert habe, zusätzlich die Fernbedienung von IKEA einzurichten. Da war ich leider etwas zu nah, naja, immerhin einen Meter, an der Lampe dran. Und ich wollte es ja ursprünglich mit der Bridge verbinden, hat sich das Teil mit der IKEA Hue Lampe, mit der Philips Hue Lampe verbunden. Und natürlich war die dann weg aus dem Philips Hue System. Ich habe ganz schön geschwitzt und nur eine versteckte Funktion bei der IKEA Fernbedienung hat mich dann gerettet. Mit der kann man offenbar auch Philips Hue Lampen zurücksetzen. Dafür gibt es nämlich normalerweise keine Funktion. Und zwar den Programmierschalter hinten unter der Abdeckung von der Drahtfree-Fernbedienung drücken, gedrückt halten und gleichzeitig die Ein-Ausschaltetaste gedrückt halten und das glaube ich 5 bis 10 Sekunden, weiß nicht mehr genau. Dann blinkt die ein paar Mal kurz auf, die Hue-Lampe, und dann ist sie auch wieder frei und ich konnte es dann wieder mit der Philips Hue-App einbinden. So, nach dem Schreck hat dann alles wieder geklappt, wunderbar. War klar, also die Fernbedienung ist nutzlos. Das habe ich dann natürlich auch nochmal mit der anderen Lampe probiert, die etwas weiter weg ist. Man kann nicht die Lampe verbinden, wenn die mit dem Philips Hue-System verbunden ist. Und man kann auch diese Fernbedienung nicht mit dem Philips Hue, mit der Philips Hue Bridge verbinden. So. Also, Fernbedienung und Gateway sind jetzt für einen Dreckeimer in Müll, ja, wie das Bild hier eindeutig zeigt. Mal sehen, also die Fernbedienung werde ich nochmal probieren, auf eBay zu verkaufen. Ja, vielleicht braucht das jemand. Naja, man kann übrigens damit auch Philips Hue Lampen einzeln ansteuern, ohne Bridge von Philips Hue. Ganz so schlecht, aber man kann auch nicht alle Funktionen nutzen, natürlich, klar. Also nur für die Weißlampen ist das sinnvoll. Ja. Also ihr seht, da ging es ganz schön rund bei mir. So ist das nun mal. Aber es hat mir doch einiges gezeigt, und zwar, dass die IKEA-Lampen in keinster Weise marktauglich sind momentan. Jedenfalls nicht das, was sie versprechen. Das ist ein System für Leute, die die Anbindung an das Smartphone eher so als Spielerei sehen und es nicht ernsthaft benutzen wollen. Anbindung an Assistenten klappt eben momentan bis heute immer noch nicht. Und damit ist das ganze System natürlich in Frage gestellt. Die App ist auch funktionell zwar gestaltet für die wenigen Funktionen, aber klappt eben nicht. Ich habe jetzt eine Fest-Weißlichtlampe installiert mit einer Softwareversion, weiß jetzt gar nicht mehr, also nicht die, die immer vorgegeben wird im Internet, was man haben muss, weil diese Fest-Weißlichtlampen, also das Feststeckspektrum-Lampe, die hat eine andere Versionsnummer von der Software, funktioniert trotzdem in das UI-System einzubinden. Und zwei Weißspektrumlampen, wo man also das Weißspektrum noch ändern kann. Auch das kann man mit der Philips Hue App ganz gut machen. Somit läuft das Beleuchtungssystem. Ich muss die drei Lampen nicht auch noch in den Müll werfen. Wenigstens etwas. Ja, somit hat man nun, oder somit ist nun der Wechsel gelungen. Und rechtzeitig zu Halloween, denn ein unglaublich tolles Feature, ja, gibt es jetzt von Google. Also wenn man das Keyword sagt und dann Get Spooky. Und ihr habt Philips Lichter installiert, also bei mir jetzt, wie gesagt, die drei Drahtfree-Lampen und drei IKEA RGB-Lampen, drei Philips Hue RGB-Lampen, ja, dann werdet ihr Zeuge eines wahren Lichtdonnerfeuerwerks, ja, es flackert, die Farben ändert sich in gruselige Stimmung. Ja, am TV, am Chromecast wird ein gruseliges Video gezeigt. Passend die Farben auch zu den Philips Hue Lampen dann. Ja, und aus dem Google Home kommt komische Geräusche und Stimmen und alles Mögliche. Ja, richtig geniale Halloween-Spooky-Atmosphäre. Wunderbar, ja, freut mich sehr. Gerade noch rechtzeitig die Lampen. Schon wenn ich das gelesen hätte mit den Philips Hue Lampen, was da passiert, und ich hätte immer noch das Drahtfree gehabt, ich glaube, da wäre Halloween ins Wasser gefallen, ja, und ich hätte die Lampen aus dem Fenster geworfen. Und ja, ne, und vielleicht die IKEA-Einrichtung noch gerade mit dazu. Oh Mann, so ist das nun mal. Ja, also die Anbindung an Google Home klappt mit Philips Hue wunderbar, alles ganz toll. Das Einzige, was noch fehlt, sind Szenen, dass ich zum Beispiel sagen kann, set living room to normal, ja, und ich habe eine Szene, die nennt sich normal eben, ja, also normal, zack. Das wäre noch zu wünschen, momentan geht das leider noch nicht. Man kann aber einzelne Räume ausschalten über Google Home. Wenn man die dann zuordnet, ja, sodass ich zum Beispiel sagen kann, turn on the kitchen light. Es reicht übrigens, wenn man auch dann nur sagt, zum Beispiel turn on the kitchen, das heißt turn on und dann der Raum eben, ja, übrigens funktioniert das auch mit, in Deutsch, ja, Küche anschalten oder Küchenlicht anschalten funktioniert ebenso, und in meinem Büro hier, wo der Podcast aufgenommen wird, kann das gemacht werden. Und am TV. Und da habe ich ja im Wohnzimmer habe ich dann eben mehrere Lampen. Ja. Und da sind die drei RGB-Lampen dann drin. Und da kann ich dann zum Beispiel auch sagen, set the TV light to green. Ja, und dann schaltet er das TV-Licht eben auf grün um. Hm. Gerade gestern gemacht beim Sport gucken, ne, ja, wunderbar grüner Hintergrund, ich habe ja eine weiße Wand hinten am TV, ja, wie die meisten, und da leuchtet es dann in der Farbe, und wenn man dann Sport übertragen hat, und es leuchtet in Rasenfarbe hinten, das ist richtig schön gemacht. Ja, und damit funktioniert das alles wunderbar. Lichtschalter brauche ich keine mehr. Die Steuerung klappt so gut, dass ich die auch aus einem anderen Zimmer rufen kann. Ja, also wenn ich zum Beispiel bei mir die Tür aufschließe, brauche ich nur zu sagen, ja, Buzzword und turn on the hallway light. Ja, oder turn on the hallway, ich hab's halt in Englisch stehen, und dann geht's los. Ja. Übrigens, wie gesagt, ich habe das letzte Woche schon gesagt, Multi-User-Unterstützung ist jetzt übrigens möglich mit Google Home in Deutschland auch, und damit ist es auch möglich, dass man zwei verschiedene Sprachen nutzt, nämlich der eine Account kann dann zum Beispiel auf Deutsch gestellt werden und der andere Account auf Englisch, und somit können dann verschiedene Personen verschiedene Sprachen benutzen. Was ich ganz, ganz toll finde, muss ich sagen. Ja, ansonsten bin ich einigermaßen wieder versöhnt jetzt, wo das klappt, ja, mit dem Google Home. Da seht ihr auch, wie kritisch das Ganze ist, ja, weil die Leute eben eine Aufgabe haben, die muss gelöst werden, und wenn das nicht geht, dann ist egal, wessen Schuld das ist, Google Home will es abkriegen. Also ich muss sagen, ich nehme nicht die ganze Kritik zurück von Google Home, im Gegenteil. Ja, es gibt genug Kritik, auch neue Kritik, die wieder aufflammt, die es letzte Woche nicht gab, aber das will ich erst nochmal ruhen lassen, vielleicht spreche ich das nächste Woche nochmal an, weil allzu schnell darf man da nicht sein. Könnte sein, dass nächste Woche das schon wieder gefixt ist. Aber das seht ihr, es ist wie, wenn man irgendwo hingeht, ja, und kauft sich was, dann ist eben nicht oft nicht die Firma schuld, von dem das Gerät ist, wenn das Mist ist, sondern dann ist, ach, was habe ich bei dem wieder für Mist gekauft, ja, oder Saftladen, ne? Dabei können die gar nichts dafür. So ist das. Naja, sicherlich sind da aber, haben hier beide Schuld gehabt, sowohl IKEA als auch Google, aber naja, gut, was soll's. Ihr seht, das ist nicht ganz einfach mit der Home-Automation. Bin jetzt froh, dass das funktioniert. Die nächste Herausforderung wird sein, wenn ich Steckdosen einbinde. Da Philips da nichts Vernünftiges hat, muss ich da wieder auf einen anderen Anbieter gehen. Dann wird es auch wieder interessant werden, wie da die Anbindung steht zu Google Home. Und ja, früher oder später muss ich mir dann wohl so eine Multi-App holen, die verschiedene Geräte steuern kann von verschiedenen Anbietern vernünftig, wenn ich das eben auch noch über das Smartphone machen will, nicht nur über den Google Home Assistant. Gut, beim Google Home Mini, da gab es, dahin jetzt mal zu kommen, gab es leider ein kleines Problem. Ja. Der neueste Google Home Lautsprecher von Google hat eben tatsächlich ein kleines Problem bekommen, ja, denn dieses Gewebe, wo Google ja so stolz drauf war und auf dem 4. Oktober Advent hier das groß breit getreten hat, ja, das Material, das man extra dafür erschaffen hat für diese Dinger, das macht gerade ein paar Probleme. Das Zeug aktiviert nämlich den Button von dem Google Home Mini. Zuerst gab es einen schnellen Fix, wo diese Funktion erstmal abschaltet. Denn Reporter haben herausgefunden, dass Google Home oft oder fast die ganze Zeit über im Hintergrund gewerkelt hat und quasi immer aktiv war. Ich meine, das hätte man auch leicht sehen können an den Lampen, aber man will es ja dramatisch machen. Und man hätte es auch merken können, nämlich dann, wenn der sich dauernd meldet. Ja, und naja, gut, auf jeden Fall, irgendwann hat das dann jemand gemerkt, ein Reporter natürlich. Ne, die haben ja vorab Geräte bekommen. Und siehe da, da waren dann etliche Konversationen gespeichert bei Google, die eben gar nicht für Google Home gedacht waren. Was passiert da? Panik, ja, Panik natürlich. Google hat schnell reagiert. Das Gerät ist ja noch gar nicht auf dem Markt. Das waren also nur so vorab Testgeräte, die eben Journalisten bekommen haben. Ja. Ja, das heißt, das Problem wurde gefixt, noch bevor das Gerät auf dem Markt ist. Gleich kamen irgendwelche Verbände, ja, Zusammenschlüsse, die jetzt auch angekündigt haben, sie wollen gegen Google klagen. Dass das Teil eben vom Markt genommen wird und zurückgerufen wird, ist noch gar nicht ausgeliefert worden, ist noch gar nicht auf dem Markt, soll also zurückgerufen werden, das wurde die FCC von diesen Organisationen dazu aufgerufen, das zu veranlassen, eben wegen diesem Problem. Aber Google hat es einfach jetzt gelöst, indem man diese Funktion permanent abschaltet. Also man kann den Google Home Mini nicht mehr mit der Hand ein- und ausschalten oder dort eben dann hier dieses Mikrofon aktivieren. Ja? Laut und leise an den Seiten geht noch. Das ist ja nicht diese kritische Funktion, aber das Aktivieren und Beenden auf der Oberfläche oben per Touch, also per Hand, ist nicht mehr möglich. Und zwar permanent, wird nicht mehr gehen. Damit muss natürlich Google vor der Markteinführung alles noch ändern, die ganzen Prospekte, Anleitungen etc., Webseiten und so weiter müssen da dann noch geändert werden, sonst gibt es bei diese, genau nämlich mit diesen Gruppen jede Menge Ärger, die warten nur drauf, bis sie Google fertig machen können. Ne? Aber wenn Google das hinkriegt und alles, alle Hinweise auf diese Funktion löscht, dann ist das Gerät nun mal eben so. Wie gesagt, ist ja noch nicht offiziell auf dem Markt. So. Leider ist damit natürlich Google Home wieder in die negative Presse gerückt. Das ist genau das, was Google nicht braucht. Ja, weil die Leute kriegen ja schon eine Panik, wenn sie Google Home hören. Ja, sprechen dann so laut, dass die Nachbarn alles mitkriegen. Ja, ich sag immer wieder, was ich alles für Storys hier erzählen könnte von meinen Nachbarn. Ich weiß nicht, ob das den Leuten bewusst ist, dass ich denen ihr Leben zerstören könnte, einfach so. Ja, aber okay, gut, was soll's. Ne? Man macht sich halt weniger Gedanken darüber, über die realen Sachen, als über irgendwelche Phantomgefahren. Ne? Das ist ja immer so. Die abwegigsten Gefahren, das ist das, wo man am meisten drauf achtet und die direkten Gefahren, die werden natürlich massiv verdrängt, weil ansonsten würde man ja wahnsinnig werden. Ne? Zum Beispiel hat man Angst vor mir egal, Kerosin, das über den Pfälzer Wald abgelassen wird oder sonst irgendwas. Ja. Aber man hat keine Angst oder vor fliegenden Drohnen, oh, das ist eine ganz schlimme Sache, ja. Aber man hat keine Angst auf eine Straße zu gehen, dabei sind die Unfallstatistiken so schlimm, wenn man darüber nachdenkt, dürfte man eigentlich keine Sekunde mehr auf die Straße gehen und Autofahren schon überhaupt nicht mehr, gar nicht mehr, ja. Aber man macht es eben trotzdem, man blendet es aus, ja, weil, ne, ist ja schon immer so gewesen und dann ist ja okay, ne? So, ne? War immer so. Ja. Okay. Nun denn, bevor ich jetzt wieder in Philosophie hier verwurschtle, der Google Assistant auf eurem Smartphone, der hat jetzt auch eine neue Funktion bekommen, eigentlich etwas wieder aus der Kategorie wie. Das ging noch nicht, sind die dabbert? Ja. Der Google Assistant kann jetzt auch mit dem Smartphone den Chromecast steuern. Ja, das ist das, was ich ja schon vor etlichen Monaten gesagt habe, was mir unbegreiflich ist, dass ich mit dem Google Home zum Beispiel den Chromecast pausieren kann, wieder starten kann, show me a video of cats on my Chromecast, ja. Aber das auf dem Smartphone nicht funktioniert. Da konnte man also bis dato zum Beispiel nicht sagen, show me YouTube-Videos on my Chromecast. Das geht nicht. Ja, das ging nicht. Das wird jetzt langsam sicher, ja, wird das serverseitig freigeschaltet. Und man kann es jetzt machen. Ihr könnt jetzt also auch euren Chromecast, sowohl am TV als auch im Audio-Chromecast, könnt ihr steuern mit eurem Gerät. Und das ist meiner Meinung nach eine ganz, ganz fantastische Geschichte, ja, weil wenn man daheim ist und will jetzt zum Beispiel ein bestimmtes Lied hören oder die Playlist, ich habe so eine Playlist, die nenne ich Actual Playlist, ja, oder nur Actual, ja, und da musste ich natürlich vorher im Smartphone, also außer man hat eben Google Home, aber jetzt nur mal man hat kein Google Home. Ja, da muss man also im Smartphone Play Music starten, dort das entsprechende Playlist aufrufen, die Playlist starten und dann oben in dem Symbol, ja, wo dann erscheint, drauf tippen, dort dann den Chromecast auswählen, zu dem man das schicken möchte und dann läuft es. Und dann kommt es über den Chromecast raus. Das heißt, ich muss jede Menge rumfuchteln mit dem Smartphone, bis das endlich geht. Ergo, ich habe es nie gemacht. So, seit ich Google Home habe, und so geht es eben jetzt auch mit dem Google Assistant im Smartphone, ja, einfach Passwort, Play Actual Playlist, ja, und zack, die Playlist fängt an zu spielen. Ja, und ich kann dann auch sagen, Skip für den nächsten Song, ja, oder Rewind 10 Seconds, ja, wenn ich die Passage nochmal hören will, oder was auch immer. Für Podcast ist es zum Beispiel super cool, interessant. Ja, leider, wie gesagt, geht es noch nicht mit dem Uncast, weil der eben auch nicht in dem Google Home Podcast System drin ist. Aber zum Beispiel der Android Central Podcast, da kann man sagen, play the latest episode from the Android Central Podcast und dann startet er das. Und wenn das dann läuft, kann man auch sagen, skip 10 minutes, ja, oder rewind 5 minutes. Ja, geht ohne Probleme, wunderbar. Pause, continue, alles top. Ja, super, oder? Gut, das waren jetzt mal die Themen. 25 Minuten sind schon wieder vorbei. Moment, muss ich mir erstmal einen Schluck Kaffee nehmen. Oh. So, jetzt bin ich schon wieder wach. Bisschen Bubblewasser. So, Thimbleweed Park für Android ist jetzt endlich erhältlich. Ja, ihr könnt es jetzt im Play Store bekommen. Ich habe auch was Kurzes drüber geschrieben. Ganz oben bei den News ist der Link. Klickt einfach mal drauf und lest da mal. Ich sag später noch was zu Thimbleweed Park. Aber irre, ich freue mich so, dass das jetzt draußen ist. Wahnsinn. Ja, Google-Kritik. Ich habe seit einigen Tagen was Komisches auf meinem Pixel XL festgestellt. Ja. Also ich habe ja schon gesagt, die letzten Wochen, es häufen sich Probleme. Jetzt ist ein neues Problem aufgetaucht, offenbar mit Google Inbox. Ja, aber nicht nur mit dieser App, auch noch mit ein paar anderen Apps ist ein Problem aufgetaucht. Ich weiß jetzt nicht, es ist wieder wohl so ein Zusammenspiel zwischen Oreo und den einzelnen Apps. Ja. Man kommt das wirklich so vor, als ob einige Apps nicht richtig kompatibel sind oder als ob Programmierer hier für die Kompatibilität zu Oreo doch noch was ein bisschen mehr leisten müssen, als das einfach so lassen. Ja. Der Stromverbrauch von Google Inbox war lächerlich hoch. Gut, vor 3 Tagen kam ein Update, da habe ich es natürlich sofort auf Inbox geschoben, also alleine auf Inbox. Ja. Da habe ich auf einmal an einem Tag 18 Stunden ja, so lange bin ich manchmal wach, unfassbar, ne? Habe ich tatsächlich 15% des ganzen Akkus wurde verbraucht durch Inbox. Und ich habe das Teil nur ein einziges Mal an dem Tag aufgerufen auf dem Smartphone. Nächsten Tag, also heute, habe ich nochmal einen Test gemacht, heute Morgen, geguckt, also Vorstop, alles beendet, ja, sogar Cache geleert vom Inbox, vom Google Inbox, also das Mail-Programm, ne, das die Konkurrenz zu Gmail sozusagen aus dem eigenen Haus, ist ja wieder sowas Tolles, ne, und hab dann festgestellt, dass schon nach ein paar Stunden, also ich hab das Phone um etwa 6.30 Uhr angeschaltet, ja, also nicht das Phone, sondern die von der Ladestation weggemacht. Es war ja angeschaltet, ja, deswegen komme ich auch gleich nochmal dazu. Weggemacht und so um 9.30 Uhr hatte das Teil schon wieder 5% etwa vom Akku. Also eingetragen in der Liste, ja. Konnte man so nachvollziehen. Aber noch eine andere App ist aufgetaucht, nämlich diese Rewe Lieferservice-App, die auch App der Woche war vor nicht allzu langer Zeit. Die hat 6% und die habe ich überhaupt nicht angerufen, schon seit 2 Tagen nicht. Was war da los? Und ich konnte mir nicht helfen und habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Habe dann nochmal aufgeladen und siehe da, sofort war wieder Inbox da und auch wieder eine andere App, die Strom verbraucht haben, obwohl die gar nicht aufgerufen waren und zwar massiv. Hat mir angezeigt, wenn das so weitergeht, obwohl ich an dem Tag, also bis heute Morgen, ja, in diesen 2 Stunden, ja, oder 3 Stunden, habe ich das vielleicht 6-7 Minuten angehabt. Sonst habe ich nichts gemacht. Ich habe nämlich schon mal keine Zeit gehabt, weil ich hier noch recherchieren musste für den Uncast, ja. Super Alibi, oder? Ja, also ich habe das gar nicht groß in den Händen gehabt. Und dann sagt er mir, wenn der Stromverbrauch so weitergeht, ist es in 12 Stunden leer, das Phone. Das heißt, noch nicht mal einen Tag hätte ich durchbekommen. Noch nicht mal, also keine 24 Stunden, sondern eben, das wären dann etwa 15 Stunden gewesen. Was war los? Nach einiger Überlegung und logischer Abwägung habe ich dann einen Test gemacht und dran verraten, was es war. Ja, ich habe das Handy seit einigen Tagen nicht ausgeschaltet, etwa eine Woche. Ja, weil eben das Problem mit diesem Keyboard aufgetaucht ist. Ja, mittlerweile habe ich das andere Keyboard wieder runtergeschmissen. Ich kann mich einfach nicht dran gewöhnen. Das war einfach eine Katastrophe. Kuma war das. Ja, ich konnte mich nicht dran gewöhnen. Es ging einfach nicht. Und habe das Keyboard wieder drauf gemacht. Und da war eben das Problem, das übrigens immer noch besteht. Wenn man also das Telefon neu startet, dann erkennt er dieses Wörterbuch nicht mehr. Und eben auch die Makros nicht mehr. Ja. Und damit war das Keyboard für mich natürlich kaum noch zu benutzen. Also was tun? Ich bin da mal dem, ich glaube, der Alexander hat das geschrieben. Er hat das Phone ja auch also so fast nie ausgeschaltet. Ja. Und da habe ich gemacht, ah, das ist vielleicht eine gute Idee. Ich mache das, habe das immer nur also stumm schalten lassen, automatisch. Das kann man ja einschalten, dass ab so und so viel Uhr automatisch Ruhe ist, damit ich es nicht vergesse. Ja. Wenn ich schlafe, schlafe ich, dann soll mich dann niemand stören. Und auf Flugzeugmodus halt geschaltet. Ja, und das war das Problem. Sobald ich es ausgeschaltet habe, wieder eingeschaltet habe, ein Reboot hat übrigens auch gereicht, alles wieder wunderbar normal. Inbox braucht wie immer so gut wie keinen Strom. Die Rewe-Liefer-App taucht noch nicht mal auf als Stromverbraucher. Und alles sieht wunderbar aus und ich hätte jetzt hier genug Akkulaufzeit. Ja, dann gucke ich gerade mal. Ja, jetzt, also es ist ja jetzt schon 16:25 Uhr, wenn ich den Podcast aufnehme, den Netcast aufnehme. 86% Akku habe ich jetzt noch. Also so viel hatte ich heute Morgen, also unter 80% gefallen, ja, heute Morgen innerhalb von eben diesen 3 Stunden. Ne? Und ich hätte jetzt noch 1 Tag und 7 Stunden zur Verfügung, wenn der Stromverbrauch so weitergeht. Also alles wieder normal. Heißt, man kann unter Areo die Android-Handys nicht einfach immer anlassen. Irgendwas läuft da im Hintergrund total schief. Deswegen natürlich meine Empfehlung, wenn ihr es könnt und ich gerade hier so eine App wie Keyboard drauf habe, die Bugs hat, nachts ausschalten. Und dann habt ihr auch ein also zumindest mal in der Beziehung ein optimiertes System, wo eben nicht so viel Strom verbraucht und eine ganze Palette an Problemen beseitigt. Ja, gut. Traurig, ich weiß ja nicht wieso. Eigentlich sollten solche, ja, früher hat man es Garbage Collection Routinen, sollten eigentlich im Hintergrund laufen, gerade wenn das Telefon angeschaltet ist, ja. Aber offenbar sind da beim Booten, Android ist ja ein Linux-System und beim Booten werden zum Beispiel die Partitionen gecheckt, fehlerhafte Sektoren repariert, Speicher und so weiter natürlich aufgeräumt komplett und so weiter und so weiter. Und ich denke, damit hat es halt eben zu tun. Deswegen, wenn ihr komische Probleme habt mit Stromverbrauch zu hoch und alles Mögliche, altes IT-Crowd-Motto schon mal mit einem Ausschalten probiert. Scheint für viele Probleme in der IT zu helfen, jedenfalls auch bei Google Pixel XL mit Oreo drauf. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich ein Downgrade machen könnte, würde ich jetzt wieder zurückwechseln auf das System vorne dran. Was waren das? Ach Gott, meine Güte, mein Gedächtnis ist dermaßen kurzlebig bei technischen Sachen. Ja, die Technik von gestern interessiert mich fast nicht mehr. Außer es ist ganz retro, dann ist es wieder interessant. Ne? Ja, genau. Also ich würde mir jetzt noch 7.1.2 drauf machen, wenn ich es könnte. Ja. Weil, also ich finde es sowas von katastrophal, was da abgeht momentan mit Oreo. Ich bin total frustriert. Und es ist eine Frechheit, was Google da geboten hat. Das erste Mal, das allererste Mal, wo ich wirklich davon betroffen bin auch. Ja? Dass mich nicht auf ein Update oder mich nicht über ein Update freuen konnte. Das ist echt schon schlimm. Aber naja, gut. Ja, also regelmäßig ausschalten ist notwendig bei Android Oreo auf jeden Fall. Probiert's mal. Die Pixel 2 Live Wallpaper, ja, die ja, sind nicht in der Wallpapers App vorhanden, leider, leider. Also ich habe hier die Möglichkeit gesehen, da gibt es eine APK, die wurde wohl von einem Pixel 2 runtergezogen. Ja, die kann man auch auf einem normalen Pixel installieren und auch glaube ich, auf einigen anderen Geräten. Und dann läuft das Ganze, aber ich halte davon nichts mit so inoffiziellen Apps, vor allem, weil dann auch wieder etliche Funktionen da sind, die schon mal nicht funktionieren, weil ja, dies und das natürlich nicht stimmt. Also da so wird ein System halt auch inkonsistent. Ja. Aber wenn ihr es trotzdem probieren wollt, weil dieses Shoreline Live Wallpaper ist schon super genial, das will ich schon unbedingt haben. Ich hoffe, dass es auch bald mal offiziell rauskommt. Diese Animation für diesen Wellen im Hintergrund, wo man auch bei der Präsentation gesehen hat, richtig genial. Es gibt keinen Grund, warum das nicht funktionieren sollte auf einem normalen Pixel. Zeigt ja auch, dass es funktioniert. Hm. Und gut, aber ihr könnt es da herunterladen. Fandroid hat die Links dazu. Titel ist Download Get These Amazing Google Pixel 2 Live Wallpapers on Your Phone. Macht am besten eine Google-Suche, weil ihr wisst ja, in mit der Verlinkung gibt es so eine Geschichte. Ja. Deswegen, ich verlinke es mal lieber nicht. Ja. Gut, dann, ja, es gibt die neue Wallpapers-App, beziehungsweise das wurde, glaube ich, einfach serverseitig geupdatet, die Wallpapers-App vom Google Pixel, deswegen gucke ich jetzt auch nochmal rein. Nicht, dass da wieder was dazugekommen ist. Es gibt ja noch mehr Pixel 2 Wallpapers. Und da ist zum Beispiel Keep Looking. Ja, da ist tatsächlich, da sind tatsächlich neue mit eingefügt worden. Ja, Daily Wallpapers zum Beispiel, wo dann jeden Tag ein neues Wallpaper ist, ist das. Ja, dann auch Underwater. Nennt sich das? Underwater. Auch das könnt ihr hier schon einstellen, ja. Und auswählen. Das sind aber alles normale Bilder, keine Live-Wallpaper, also nichts Animiertes oder so. Trotzdem sehen die natürlich super schön aus. Und da sind jetzt eben die neuen von Pixel 2 auch mit dabei. Die Live-Wallpapers vermisse ich leider immer noch. Sehr, sehr, sehr, sehr schade, meiner Meinung nach. Weil das ist das, was ich haben will. Ich habe jetzt nochmal geguckt, auf Live Earth ist das auch nicht drauf. Vielleicht wird es ja da erscheinen. Hoffentlich bald, denn das ist etwas, was mir besonders gut gefällt. Ja, ich will dieses Shoreline-Wallpaper haben. Ja, ja, ja. Ich will, ich will, ich will. Tja, Essential bekommt es auch Oreo Beta Update in einigen Wochen. Vorsicht. Ja, also hinsichtlich dem, was schon auf dem Pixel, auf dem Original Google Pixel, ja, für eine Katastrophe ist mit Android Oreo. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, was das für eine Katastrophe auf dem Essential gibt. Wer mutig ist, kann sich die Oreo Beta dann doch installieren. Ist ja gut, dass es das gibt. Genauso wie beim Huawei Mate 9. Auch das wird in Kürze eine Oreo Beta-Version, Public Beta-Version bekommen. Und auch da natürlich Vorsicht, Vorsicht. Ja, also vieles werdet ihr erst nach einiger Zeit sehen. Am Anfang war ich auch sehr begeistert von dem Oreo. Ja, hat alles gut geklappt. Aber dann sind so ein paar profane Sachen, ja, für den ganz normalen Betrieb und die sind einfach grottig geworden, ja. Deswegen muss man da echt aufpassen und ja, da es keine offizielle Stellungnahme gibt, Bug Reports konsequent ignoriert werden, weiß ich überhaupt nicht, woran das liegt, ob das jetzt ein Zusammenspiel zwischen der Hardware und der Software ist, ob das generelle Bugs sind in Android Oreo oder ob da einfach die Entwickler nicht daran gedacht haben, das mal zu überprüfen, weil die eben, wie gesagt, bei profanen Sachen sind diese Fehler und die neuen Features eigentlich gut funktionieren. Ne? Ich weiß es nicht. Also ich kann es nicht sagen, aber deswegen natürlich vorsichtig sein bei dem Ganzen. Sonst habt ihr am Schluss ein Gerät, an dem ihr keinen Spaß mehr habt. Und muss schon sagen, also bei mir ist das Pixel XL mittlerweile schon hart an der Grenze, von dem ich halt das Ding nicht mehr aus, ja, dank Oreo. Und vorher war das ein super Teil. Ist schlimm. Ja. Xiaomi Mi Mix 2. Das ist so ein Kandidat, ja, wo ich sag, Mensch, also, wenn sowas von Xiaomi nächstes Jahr rauskommt, dann hat mich Google los, wenn sie nicht eindeutig sich verbessern in der Hinsicht. Dieses Jahr sehe ich, wie gesagt, noch keine Veranlassung, ein neues Gerät überhaupt zu kaufen. Ja? Pixel XL 2, habe ich ja schon gesagt, interessiert mich kein Millimeter. Das ist nur marginal verbessert gegenüber dem Original-Pixel. Würde ich jetzt niemals auf die Idee kommen, dafür wieder ein Tausender hinzublättern. Aber sehr wohl, ja, würde ich dann, wenn ich jetzt keinen Pixel hätte und zum Beispiel upgraden würde, vielleicht auf das Xiaomi Mi Mix 2 oder Mi Mix 2 upgraden, weil das nämlich für einen super Preis zu haben ist. Ja. Ist nämlich jetzt auch in Indien erschienen. Ja, war ja schon in China offiziell rausgekommen. Und jetzt muss ich da gerade mal gucken. So, ich lasse es gerade mal umrechnen jetzt endgültig. Das sind, sage und schreibe, 471 Euro. Ja, also machen wir mal alles wieder zu, ja. Steuern und so weiter. Und sind extrem großzügig, ja, super großzügig. Und sagen, 599 Euro kostet das Teil. Ja, wobei, es wäre wohl eher bei 549. Ja, ja, dafür bekommt ihr 6 GB Arbeitsspeicher, damit schon mal besser als die Pixel 2. Ja, 128 GB Storage. 5,9 Zoll Screen mit 2048x1080 FHD Plus Panel. Und 12 Megapixel Kamera, dieselbe, die auch im Mi 6 eingebaut ist. Snapdragon 835, also so derselbe Prozessor, der auch im Pixel 2 eingebaut ist. 5 Megapixel Front-Facing Kamera, Global LTE, ja, das heißt also, da dürften dann auch unsere Bänder mit dabei sein, ja. 3400 mAh Akku, Quick Charge 3.0, ja. Was soll ich denn da noch sagen? Also, ja, das ist das Phone. Und vor allem richtig schön die Bezels weggemacht. Da ist wirklich nur noch ein minimaler Rand oben an der Seite und unter ihm ein kleiner Rand. Also wesentlich weniger noch, als das Pixel 2 XL hat. Ja. Und damit halt auch von der Größe noch handlicher und sieht eben total genial aus. Muss man ganz klar sagen. Super, das Teil. Und deswegen, also falls ihr die Idee habt, euch ein Pixel 2 zu holen, guckt mal, ob ihr das Xiaomi Mi Mix 2 importieren könnt. Ja, ich habe noch gar nicht auf Amazon geguckt, ob es da schon erhältlich ist. Wenn, wäre das natürlich dann etwas teurer, klar. Aber trotzdem muss ich sagen, wäre das oder ist das eine super geniale Alternative. Nein, auf Amazon ist es nicht eilig. Ist eine super geniale Alternative zum Pixel XL 2, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, so ist das, ne? Damit entfällt auch die Überlegung, was ich ja in der Reviews Wochensicht gemacht habe, ob es überhaupt moralisch vertretbar ist, ein Smartphone für über 1000 Euro zu kaufen. Ich habe das ja gemacht, habe bis heute ein schlechtes Gewissen deswegen, weil ich muss schon sagen, für ein Smartphone 1000 Euro auszugeben, normalerweise bin ich nicht so dekadent und geldverschwenderisch. Ja. Das ist schon, also das, da fühle ich mich schlecht dabei, wirklich. Da fühle ich mich wirklich schlecht dabei. Ja. Gut, Google experimentiert mit Autoplay in der YouTube-App. Das dürfte einige überhaupt nicht freuen, nämlich die Leute, also fast alle Leute, die mit der Bandbreitenbegrenzung zu kämpfen haben, beziehungsweise mit der Traffic-Begrenzung. Das Kontingent ist meistens schon am Hälften vom Monat ausgeschöpft. Ja, für Leute, die jetzt weniger daheim sind und eben damit nicht aufs Wi-Fi zurückgreifen können oder ähnliches. Und das ist echt ein großes Problem. Aber das Problem wird jetzt eben damit noch erhöht. Stellt euch mal vor, wenn ihr euch ein Video anguckt und ihr reagiert nicht so schnell, wird schon das nächste Video geladen. Und das geht ganz, ganz schnell, dass da dann ein Haufen Megabyte mehr verbraten werden. Ich mag da gar nicht dran denken. Ja. Von daher eine komische Entscheidung. Ich dachte eigentlich, es würde mehr Richtung gehen, mehr Traffic einsparen. Aber so sieht man mal, das bestätigt auch wieder meine Theorie, dass die Ingenieure bei Google im Silicon Valley vollkommen losgelöst sind von der normalen Welt, ja, wo man eben mit ganz anderen Problemen zu kämpfen hat. Autoplay ist vielleicht markttechnisch gesehen super toll, wenn man im Silicon Valley lebt und unbegrenzt Traffic hat oder ähnliches, ja. Aber total hirnrissig, wenn man sich mit 1 Gigabyte oder noch weniger Smartphone-Plänen rumschlagen muss, ja, das ist absolut verrückt, sowas. Ja. Ich hoffe doch, dass es da auch eine Funktion gibt, um den ganzen Rotz auszuschalten. Aber wie gesagt, eigentlich habe ich gedacht, dass es eher besser wird, wie zum Beispiel auf diese Spar-YouTube-App auf Android One in Indien beispielsweise, ja, wo man dann zum Beispiel auch verhindern kann, dass das Video automatisch anfängt, ja, oder auch, wo man automatisch geringere Versionen angezeigt bekommt, ja, also quasi Vorschau-Versionen erstmal. Aber wichtig wäre schon, dass das Video nicht einfach so anfängt, wenn man auf eine Videoseite geht. Ja. Das wurde ja auch hier schon im Uncast von Hörern bemängelt, dass wenn sie zum Beispiel einen Kommentar schreiben wollen in der YouTube-App und gehen dann auf dieses Video, dann fängt es schon an zu puffern. Ja. Und auch wenn man dann gleich auf Stopp drückt, dann puffert er erstmal noch ein kleines Stückel und das kostet Traffic. Nicht gut. Und das sollte doch bitte eine Möglichkeit sein, das auszuschalten. Wenn ich unterwegs bin und auf einen Videolink klicke, heißt das noch lange nicht, dass es sofort anfangen soll zu spielen. Ich möchte vielleicht erstmal die Videobeschreibung von einem YouTube-Video lesen, bevor ich auf Play drücke, weil oftmals sieht man da nämlich schon, dass es, was weiß ich, sinnlos ist, sich das jetzt anzugucken. Ja. Naja. Von den Belästigungen anderer Leute, ja, die da nebendran sind, wenn auf einmal ein Video anfängt zu spielen, mal ganz davon abgesehen. Ja. Gut, am 1. November könnte das Razer Phone vorgestellt werden. Alles deutet darauf hin, dass das ein Termin ist, wo interessant werden kann. Der Razer hat ja angekündigt, ein Hardcore-Gamer-Phone, ja, zu veröffentlichen. Und man vermutet jetzt, dass das am 1. November der Fall sein wird. Ich bin sehr drauf gespannt. Auf die Vision, die Razer hat, wie die das Smartphone den Hardcore-Gamern irgendwie noch näher bringen können. Also ich habe ja schon mal gesagt, wo vielleicht ein Ansatz wäre, beim In-Game-Chat damit das Smartphone zu integrieren, um eben den Rechner frei zu haben. Das wäre zum Beispiel eine schöne Sache. Da muss aber auch genug Software eben schon vorinstalliert sein, um da die Gamer dann auch anzusprechen. Ja. Gut, Verbindungen zu Spiele halte ich jetzt ehrlich gesagt nur am Rande für interessant, weil genau die Hardcore-Gamer haben da weniger Interesse daran, dass das Smartphone mit ins Spiel integriert ist. Das Einzige, was ich zum Beispiel gut fand, WoW war da schon früh mit dabei, da konnte man auf sein, ich glaube, ich habe das sogar noch am G1 gehabt, auf sein Android-Smartphone eine App installieren, konnte dann quasi in Echtzeit die Statistiken sehen von seinen Charakteren. Das war gar nicht so schlecht, fand ich. Sowas ist vielleicht noch interessant. Ja. Aber wie gesagt, da bin ich mal gespannt auf die Vision von Razer. Vielleicht haben die ja was sich überlegt, wo ich jetzt so gar nicht drauf komme. Das wäre mir am liebsten. Amazon Alexa beherrscht nun auch die Unterscheidung von verschiedenen Leuten. Auch das finde ich sehr, sehr gut. Google Home hat es ja seit April in den USA, seit ein paar Tagen bei uns. Ja. Und jetzt hat es eben auch Amazon Alexa. Ich weiß nicht, ob es bei uns schon freigeschaltet ist, die Funktion. Aber nun können auch mehrere Leute unterschieden werden und damit auch persönliche Sachen von den verschiedenen Leuten der jeweiligen Person zugeordnet werden, sodass dann zum Beispiel jeder seine eigenen Alarme hat, jeder seine eigenen Kalendereinträge und so weiter und so weiter. Das ist wichtig. Das ging bisher immer nur für eine Person. Ja. Und ich sehe jetzt gerade, wie gut das ist mit dem Google Home. Ja. Dass man da mehrere Accounts dann eben nutzen kann mit verschiedenen Stimmen. Ja, genau. Kann man ja mal probieren. Ne? Je nachdem, man hat selbst zwei Accounts, ja, und bei der einen Stimme spricht man dann so, hey Google, ja, und dann der andere, hey Google. Ja. Vielleicht klappt's, ja. Ne? Und also, wenn man auf dem einen Kalender dann was eintragen will, sagt, hey Google, set an appointment for 5 o'clock. Ja, und bei dem anderen dann, naja, ich mach's jetzt nicht nach, sonst drehen eure Geräte durch. Sorry, falls sich da jetzt schon einer gemeldet hat. Übrigens, was auch noch kommen soll, der Google Assistant im Smartphone soll jetzt auch auf Hey, reagieren. Bisher hat er nur auf Okay, reagiert, ja. Das finde ich allerdings überhaupt nicht gut, denn bisher konnte ich relativ gut kontrollieren, ohne dass sich jedes Mal das Smartphone anschaltet, was jetzt fürs Google Home gedacht ist und was fürs Google Assistant gedacht ist am Smartphone, ja, zumindest in eine Richtung. Denn wenn ich dann eben sage, ja, dann geht nur der Google Home an, aber nicht das Smartphone, ja. Das finde ich dann schon ganz gut. Tja. So oft wie ich das nämlich momentan sage am Tag, ist der Akku dann schon wesentlich schneller leer, weil ständig das Display angeht, wenn auch nur kurz. Im Samsung-Konzern geht übrigens was vor. Ich will es nur kurz ansprechen, der CEO von Samsung, ja, der große CEO, nicht nur von der Mobilfunkabteilung oder sondern der CEO, ist zurückgetreten nach 32 Jahren als Chef von Samsung eben. Und er selbst sagt, dass der Grund dafür war, die Krise, die momentan herrscht bei Samsung. Und damit meint er wohl auch diese langjährige Haftstrafe, die übrigens verhängt wurde gegen jedenfalls ein hohes Tier bei Samsung, ja, wegen Bestechung, hat der 5 Jahre Knast bekommen und mit ihm auch noch ein paar andere Executives, wie es so schön heißt, also Mitarbeiter quasi in den Vorständen oder ausführende Organe dort drin. Das war schon ein großer Skandal in Südkorea und ja, jetzt folgt eben der CEO da auch. Da ist noch was im Busch. Trotz den Rekordumsätzen und Rekordgewinnen, die Samsung einfährt, unter der Maske der schönen, heilen Businesswelt gibt es momentan Riesenumstrukturierungen und da wird kein Stein mehr auf dem anderen stehen. Also die haben sozusagen gerade den VW-Moment bei sich. Ja. Gut, dann komme ich mal zu der Community. Wegen den Bugs, da hat sich auch der Volker nochmal zu Wort gemeldet. Er schreibt, Moment, jetzt muss ich mal gucken, dass ich das nicht durcheinander kriege. Dass ich das in der richtigen Reihenfolge lese. So, ja. Also, zuerst schreibt der Volker, jetzt habe ich den Salat, die viel beschriebenen Bluetooth-Verbindungsabbrüche auch bei mir kaum noch zu gebrauchen und das Gegenteil von zuverlässig. Pixel XL, Sony Smartwatch 3, Bluetooth-Headphones, Klipsch Mobile, Bluetooth-Lautsprecher, nichts funktioniert stabil. Hat jemand eine Empfehlung? Wird denn die Pixel Buds Bluetooth-Verbindung klappen? Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Nächsten Tag kam nochmal eine Nachricht. Heute ist meine Bluetooth-Verbindung stabil. In der Bluetooth-App Cache leeren und Force Stop, wie der G-Port-Tipp, ja, und in den Einstellungen die Battery Optimization der Bluetooth, Spotify und Pocket Casts App ausgestellt. Und war das die Lösung? Fragezeichen. Ja, also dann kam noch hintenher, dann nenne ich mein Handy nicht mehr Smartphone. Ja, also ich muss schon sagen, das ist alles so frustrierend, ja. Das ist schon ziemlich bitter, was da abgeht. Ich kann absolut verstehen, was hier, dass dich das tierisch annervt. Und also wenn bei mir die Bluetooth-Verbindung nicht klappen würde, dann könnte ich das Teil gleich in den Dreckeimer schmeißen. Wenn das nicht mehr funktioniert, dann macht das Ganze keinen Sinn mehr, weil alles ist hier vernetzt mit Bluetooth, sei es meine Uhr, mein Pokémon Go Plus, ja, und so weiter und so weiter. Also Bluetooth muss funktionieren, wenn man das Auto, im Auto Musik hören könnte ich mehr, ohne dass die Bluetooth-Verbindung funktioniert. Also ich bin bisher zum Glück verschont geblieben. Vielleicht hat es ja auch was damit zu tun, Volker, ich glaube nämlich, du bist auch jemand, der das Handy generell eigentlich anlässt, ja, vielleicht da auch mal hin und wieder ausschalten oder was heißt hin und wieder regelmäßig ausschalten, ja, das Smartphone, dann scheint es ein bisschen was wieder in Ordnung zu bringen. Trotzdem täuscht es nicht darüber hinweg, dass die Bugs bleiben. Bei Gboard ist es ja auch ein Bug, der gerade beim Außeneinschalten auftritt, ja, und es ist mir vollkommen unverständlich, warum Google da noch nicht reagiert hat. Das ist jetzt schon seit mehreren Wochen so. Das darf einfach nicht passieren, sowas bei einer wichtigen App, die auch noch von Google selbst kommt und auch noch auf ein Gerät, das von Google verkauft wird, dass die nicht richtig funktioniert. Das ist eine unglaubliche Frechheit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Google so weitermacht, das kann wirklich eine schwierige Zeit für Google einläuten, wenn das so weitergeht. Sowas darf einfach nicht passieren. Nicht bei Geräten, wo so viel Geld kosten, ja. Also wenn es beim Billigheimer von ein paar hundert Euro passiert, dann drückt man vielleicht noch ein Auge zu, ja, und sieht es nicht ganz so schlimm. Aber wenn man so einen Batzen Geld auf den Tisch legt, dann muss alles 100% funktionieren. Wenn nicht, ist das Gerät Dreck. Ganz einfach, da bin ich knallhart. Und deswegen, wie gesagt, ich bin gar nicht so traurig, dass ich dieses Jahr die Google Pixel gar nicht erst in Betracht ziehen muss. Denn da wäre ich jetzt richtig sauer, ja, aber im Moment spielt es eh keine Rolle. Von daher, ja, wollen wir mal abwarten, was nächstes Jahr kommt und dann werde ich vielleicht auf einen Billigheimer wieder wechseln, weil sowas kriege ich dann eben auch dort. Auch wenn der Titel heute heißt, ja, billig ist nicht immer günstig, ja, aber wenn teuer auch nicht günstig ist, dann spielt es auch keine Rolle mehr. Gut, Umstellung von Ogvorbis auf MP3 hat wohl relativ schmerzlos geklappt. Die Anfragen bzw. Probleme hielten sich da wohl in Grenzen. Ja. Nochmal kurz, alte Folgen könnt ihr jetzt in dem Moment nicht mehr aufrufen, wenn ihr keinen Podcast-Player habt, der kein Ogvorbis kann. Alle neuen Folgen gibt es aber nur noch in MP3. Der Hintergrund ist der, ich habe beide Feeds zusammengelegt, ja, und jetzt werden natürlich im Hauptfeed, Ogvorbis war ja immer der Hauptfeed, sind die alten Folgen eben noch die Ogvorbis-Version, ja, von denen kann aber manuell die MP3-Version angehört werden. Genauso könnt ihr allerdings auch, wenn ihr sagt, nein, ich war eigentlich froh, dass es immer Ogvorbis gab, könnt ihr zumindest manuell die Ogvorbis-Version des Ancasts und auch der Rios Wochensicht anhören bei archive.org direkt dort nach dem Ancast 2017 bzw. Rios Wochensicht 2017 suchen und dort dann entsprechend die Funktion oder die Datei finden und herunterladen. Kriegt ihr sogar eine FLAC-Version, wenn ihr das wollt, ja, wenn ihr meine Stimme in perfekter Qualität hören wollt, ja. Weiß nicht, ob da meine Stimme besser davon wird, aber ihr könnt es zumindest mal machen. Ja. Gut, dann komme ich zum letzten Punkt. App der Woche. Thimbleweed Park. Natürlich Thimbleweed Park. Was denn sonst? Ja, ich habe ja schon gesagt, ich habe einen kleinen Artikel noch darüber verfasst. Link findet ihr in den Shownotes. Aber ich will euch das natürlich auch hier vorstellen. Zunächst mal, die Android-Version war die letzte Version, die rauskam, ist sogar nochmal verschoben worden. Am 10. Oktober war es dann soweit und das Spiel konnte man herunterladen. Ich habe alle 5 Minuten geguckt, ja, ob das kommt. Und dann hat Ron Gilbert gewagt, noch zu twittern, er trinkt jetzt erstmal einen Kaffee und dann veröffentlicht er die Android-Version. Und dann ich bin bald ausgerastet. Irgendwann kamen sie dann auch und ich habe es natürlich sofort heruntergeladen und gespielt. Als Trostpflaster gibt es eine vollständige Maus-, Keyboard- und Gamepad-Unterstützung. Exklusiv bei der Android-Version auf Mobilgeräten. Das ist doch fantastisch, oder? Und ihr könnt die Version auch in allen Sprachen spielen. Das heißt, ihr könnt es stellen auf Englisch oder auf Deutsch. Die deutsche Übersetzung wurde übrigens von demselben gemacht, der auch Secrets of Monkey Island übersetzt hat. Und Leute, ich sag euch eins. Ich weiß nicht, ob das Absicht war oder einfach nur Zufall. Aber sogar Fehler der genau selben Art wie damals bei Secret of Monkey Island sind auch vorhanden bei Thimbleweed Park. Und wie gesagt, also wenn das keine Absicht war, dann war das schon ein ziemlich komischer Zufall. Auf jeden Fall ist es gut. Ich habe es jetzt erstmal auf Deutsch durchgespielt, werde es jetzt nochmal auf Englisch durchspielen. Übrigens eins der wenigen Spiele, die ich auf Deutsch spiele, weil ich eben diese Übersetzung von Secret of Monkey Island gewohnt bin und da habe ich mich sofort heimisch gefühlt. Die haben nämlich manchmal gar nichts so wirklich groß zu tun mit dem, was dann wirklich gesagt wird. Die Stimme ist nämlich immer auf Englisch, ja. Da gab es keine deutschen Voicecasts, ja. Deswegen habt ihr halt dort das Original und könnt dann erahnen, dass das, was in Deutsch übersetzt wird, vollkommen nicht das ist, was ihr im Englischen habt, ja. Und das war aber auch bei Monkey Island so. Ist wohl so eine, Virus-Ding, ja, muss wohl so sein. Das macht den Flair halt auch aus, wenn man das gewohnt ist, ne? Gut. Ich habe es natürlich wie immer auf die Spitze getrieben. Natürlich will ich das auch nicht nur auf dem Smartphone spielen, sondern auch auf dem großen Bildschirm. Also was habe ich gemacht? Ich habe das Teil, Smartphone-Screen, den habe ich via Chromecast auf dem TV gestreamt und habe mit Maus und Tastatur das Teil gesteuert. Eigentlich braucht man auch nur eine Maus. Die Tastatur braucht man eigentlich so gut wie gar nicht. Ja, dann hat es tatsächlich geklappt, Leute. Auf dem großen Screen, ja, wunderbar. Was soll ich sagen? Ich bin begeistert, sowohl technisch, dass sowas funktioniert, wunderbar, dass die eben an die Mausunterstützung, Gamepoint-Unterstützung gedacht haben, ist absolut super genial. Und da gibt's absolut nichts zu meckern daran. Ja. Die Story selbst ist wunderbar einfach, aber auch sehr kompliziert später. Ja, also es werden auch verschiedene Fernsehserien durch den Kakao gezogen, Akte X, Twin Peaks und so weiter und so weiter. Und noch viele andere Andeutungen und Serien werden da entweder eine Rolle spielen oder zumindest auftauchen. Ja, in den 80ern, spielt ja 1987, ja, auch, ne, Mukas Film Games, ja, so heißt nämlich hier das, in diesem Game, logischerweise wegen Copyright-Sachen, also statt Lukas Films, ja, Mukas Films, sehr witzig. Und das neue Game, das dort vorgestellt wird, das neue Adventure-Game, ja, Robot Island mit einem Roboter mit Piratenhut, ist auch cool. Es ist wirklich sehr, sehr genial, alles ganz, ganz toll. Fängt auch bei kleinen Sachen an, wie zum Beispiel das Max Headroom Plakat in einem Raum des Computer Freaks des Spiels dort, ja. Das sind ja verschiedene Charakteren, ja. Also super, ja, einfach super. Zum ersten Mal ein Spiel, das zwar so retro ist, ja, dass man sagt, okay, das ist wie 1987, aber gleichzeitig auch nicht das Gefühl vermittelt, dass man technisch jetzt im Mittelalter angelangt ist. Ja. Es ist ein modernes, altes Retro-Spiel. Also anders kann ich es nicht sagen, ja, weil dieses Gefühl ist für mich fast unbeschreiblich, ja, man hat das Gefühl, das man damals hatte, am zum Beispiel C64, als man Secret of Monkey Island spielte. Aber genau das ist das Problem. Bei vielen alten Spielen, wenn die dann original so nochmal gespielt werden, dann hat man eben nicht mehr dieses Gefühl. Sondern dann denkt man, oh, war ja, okay, also ich hatte das irgendwie anders in Erinnerung. Das war irgendwie anders und es hat auch irgendwie mehr Spaß gemacht. Und weiß auch nicht, das passiert leider oft. Und ich ärgere mich dann selbst, ja, weil ich denke, Mensch, bin ich ein oberflächlicher Sack geworden, ja. Was soll das? Ja, bis auf ganz wenige Spiele eben, ja. Aber bei einigen Spielen hat man einfach schöner in Erinnerung, als sie dann tatsächlich waren. Und genau da, dieses Feeling kriegt man, obwohl das so retromäßig gemacht ist, hier genau. Man merkt, es ist ein modernes, programmiertes Spiel, aber man fühlt sich zurückversetzt zu 1987. Sehr cool, sehr genial gemacht. Und besser kann ich es nicht erklären. Ja. Da gibt es auch noch eine Bibliothek übrigens, ja. Und in dieser Bibliothek findet ihr von diesen Early Backers, ja, also von den Leuten, die auf Kickstarter das Projekt unterstützt haben, Nachrichten, ja, Einträge und so weiter. Übrigens auch im Telefonbuch findet man viele Leute. Da gibt es sogar tatsächlich Voice-Nachrichten, also ihr könnt dann diese entsprechende Telefonnummer aus diesem Telefonbuch anrufen und ihr hört dann die Stimme von diesem Unterstützer damals, ja, sehr genial, nicht alle haben eine Voice-Nachricht, aber die stehen zumindest mal im Telefonbuch und das ganze Telefonbuch, ich sage jetzt nicht, wir keinen Spoiler-Alarm machen, aber das ganze Telefonbuch ist auch noch integriert in das Spiel sozusagen, ja, also sinnvoll integriert, ja, wo dann eben nein, ich kann es euch leider nicht sagen, aber sonst mache ich euch noch eine Point kaputt. Aber ihr werdet es dann selbst rausfinden. Ja, also es ist wunderbar, es ist toll. Die Story ist auch gut gemacht. Nicht episch, ja, sondern eher so wie die Story von Monkey Island. Also das heißt locker, flockig, unsinnig, aber genial. Ja, vollkommen sinnlos, aber genial. Hm? Und Die versteckten Hinweise, die man dort findet, sind auch ausgezeichnet gemacht. Ja. Ich habe es auf leicht durchgespielt, jetzt spiele ich es nochmal auf hart durch natürlich, dann gibt es noch mehr Rätsel. Da werde ich sicherlich noch einiges an Kopfzerbrechen geben. Ja. Also ich bin so fanatisch das Spiel, ich habe kurzerhand auch ein Philips Huey Light Theme gemacht, mit den Farben von dem Intro-Screen von Thimbleweed Park. Und so, wenn ich dann das Spiel spiele, dann stelle ich die Farben dort ein und tauche dann komplett ein in die Thimbleweed Park-Welt. Wobei ich nicht ganz davon überzeugt bin, dass das so besonders gut ist, dort vollkommen einzutauchen. Yep. Gut, also, alles wunderbar. Ich habe nichts zu meckern, eigentlich. Es gibt keine größeren Bugs. Das Spiel macht Spaß, die Story stimmt, der technische Aspekt stimmt, die Options stimmen, also die Einstellungsmöglichkeiten stimmen, die Übersetzung stimmt und wunderbar. Ganz toll, also musste das App der Woche sein, ja? Also, da führte kein Weg dran vorbei. Ja? Und Thimbleweed Park, das Masterpiece für 10 Euro. Vollkommen gerechtfertigter Preis, vollkommen gerechtfertigt. Denkt dran, auf Linux, PC, Mac kostet es 19,95 sogar. Ja. Und da haben wir auf dem Android-Gerät Glück. Und wie gesagt, mit dem Chromecast könnt ihr das auch auf eurem Fernseher spielen, denn die Auflösung ist ja erstmal sowieso pixelig. Das ist Sinn der Sache. Ja. Und dann natürlich auf dem Smartphone sowieso auf dem Smartphone-Display höher als die Auflösung von einem normalen HD-Fernseher. Gut, also, App der Woche, Thimbleweed Park, 10 Euro, kaufen, einfach genießen, ja, Pilotron 3000, nein, kein Spoiler, anschalten und glücklich werden. Damit sind wir auch am Ende vom Uncast für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit auf YouTube, The Netcasts im Kanal findet ihr das Diskussionsforum oder einfach einen Kommentar zum Videoeintrag jeweils machen. Und da könnt ihr dann alles loswerden, freut mich immer. Und die ganzen Links und Informationen findet ihr unter uncast.thenetcast.com. uncast.thenetcast.com, diesmal wirklich wichtig bei den Links. Ja. Und ja, damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif. Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.